Schnappschuss einer Trennung von Walter Abisch. Hörspielbearbeitung Bodo Morshäuser. Im September aus Marokko zurück. Gerade rechtzeitig für meine Fotoausstellung in der Light Gallery an der Madison Avenue. Der größte Teil der Ausstellung war den Fotografien gewidmet, die ich von der Moschee in Kairouan und von der Stadt Kairouan aufgenommen hatte. Im allerletzten Augenblick vor der Vernissage beschloss ich, eine Fotografie dazu zu nehmen, die ich eine oder zwei Wochen vor meiner Abreise nach Nordafrika auf einer Landestelle in Manhattan von Irma gemacht hatte. In der ersten Nacht verkaufte ich etwa ein Dutzend Abzüge der Fotografie Irma auf der Bank, ein Sonnenbad nehmend, zu $125 das Stück. Aber von den Käufern rief einzig Gregory Brin mich an, um mich zu einem Drink in seine Wohnung am Central Park West einzuladen. Gregory Brin ist ein Spezialist für Guy de Maupassant, der nebenbei gesagt die große Moschee in Kairouan 1889 besucht und bewundert hat. Brin ist ebenfalls Literaturkritiker und seine Frau ist die Tochter von Emmanuel F. Hugo, einem äußerst populären Schriftsteller. Ich entdeckte die Fotografie dann auf einem Bücherregal in seinem Arbeitszimmer. Von seinem Schreibtisch aus hatte Gregory eine großartige Aussicht auf den Central Park hinaus, der 18 Stockwerke tiefer lag, sowie, wenn er den Kopf leicht nach links drehte, Aussicht auf Irma in ihrem einteiligen Badeanzug. Ihr Gesicht ist auffallend, sagte Gregory auf Irma bezogen. Dann fragte er mich, ob diese Sorte kalter Sinnlichkeit, die von Irma ausgehe, mich anziehe. Mir fiel keine passende Antwort ein. Was veranlasst Sie, jemanden zu fotografieren? Fragte mich Gregory kurz bevor ich ging. Ich bin mit Irma ziemlich gut bekannt. Haben Sie jemals mit jemandem eine Beziehung angefangen, nur weil Sie jemanden fotografieren wollten? Naja, fotografisch steht Irma immer zur Verfügung. Gregory weiß nicht, wo in der Stadt ich Irmas Fotografie aufgenommen habe. Er wird einige Zeit brauchen, bis er die Pier mit der langen Bankreihe auf jeder Seite findet. Als ich früh morgens die Fotografie machte, waren die meisten Bänke unbesetzt. Ich ließ Irma eine aussuchen. Sie trug einen einteiligen Badeanzug. Ihre Füße stellte sie auf die Bank vor sich. Sie lehnte sich zurück und schloss die Augen. Sie posierte. Sie versuchte auch zu entscheiden, ob sie mich nach Nordafrika begleiten wollte oder nicht. Am nächsten Tag kam Gregorys Frau in die Galerie und kaufte eine Fotografie der großen Moschee. Eine, auf der zwei Männer in weißen Umhängen im Hintergrund stehen. Ich vermute, sie kaufte den Abzug nur, um sich für das Benehmen ihres Mannes zu entschuldigen. Monate später stieß ich auf der Madison Avenue auf sie. Sie schaute sich einen Blazer an, der in der Schaufensterauslage bei Triplers ausgestellt war. Gefällt er Ihnen? Fragte sie beflissen und gab mir einen Moment lang das Gefühl, sie wolle ihn für mich kaufen. Schaut sehr hübsch aus. Es freut mich sehr, dass er Ihnen gefällt. Ich will ihn Gregory kaufen. Er sieht in einem Blazer so gut aus. Ich sah, dass sie stark in ihn verliebt sein musste. Ach, übrigens, wie ist der Name der Frau auf ihrer Fotografie? Irma. Irma Dashgold. Sie ist entsetzlich anziehend. Ich glaube, Gregory hat sich in sie verliebt. Sehen Sie sie oft? Ich wollte ihr für den Kauf des Abzugs der großen Moschee danken, aber ich tat es nicht. Was macht sie? Wer? Irma. Das weiß ich wirklich nicht. Sie verabschiedete sich und betrat Triplers, vermutlich um den Blazer zu kaufen. Das Zusammentreffen mit ihr erinnerte mich an ihren Mann und ihr außergewöhnlich schönes Apartment im 18. Stock. Ich erinnerte mich an die Aussicht vom Apartment aus, sowie an den glänzenden Parkettboden und an die Art, wie jedes Ding im Apartment an seinen Ort gestellt schien, sorgsam und genau, um nicht mit der Schönheit eines anderen Gegenstandes zu wetteifern. Ein Besuch an diesem Ort war ein bisschen wie ein Museumsbesuch. Lässt die Ansammlung perfekter Gegenstände auf Reichtum schließen? Ich frage mich, was sie macht. Warum fragst du nicht den Fotografen? Ich tue es das nächste Mal, wenn ich ihn sehe. Warum tust du es nicht per Telefon? Er steht im Buch. Meinst du nicht, du solltest ein Kleid anziehen, anstatt nackt im Haus zu wandeln? Draußen gibt's Leute. Vielleicht ist dir das entgangen. Mag sein, dir fällt das nicht auf, aber jeder, der in unsere Wohnung reinschaut, muss einen seltsamen Eindruck von unserem Lebensstil kriegen. Wir leben im 18. Stock. Ich möchte trotzdem nicht, dass du nackt rumwandelst. Ich frage mich, ob du die leiseste Ahnung hast, wie sehr du mich nervst. Ich habe bloß anheimgestellt, dass du dir was überziehst. Die Leute reden. Die Leute reden? Würdest du das der ruhmreichen Schönheit in deinem Schlafzimmer sagen? Dir würde glatt einer abgehen, wenn du nur die kleinste Chance zu einem Fick mit ihr hättest. Ach, schon wieder. Ich mach lieber einen Spaziergang. Ich möchte keinen deiner kleinen Melodramen im Weg stehen. Von ihrer Wohnung im 18. Stock aus kann Maud auf der anderen Seite des Parks die Bauten der Fifth Avenue sehen. Durch Gregorys Feldstecher hindurch kann sie Gregorys hochgewachsene Gestalt im blauen Blazer auf dem Gang zur gegenüberliegenden Parkseite ausmachen. Einmal dreht er sich, als spüre er die Beobachtung. Und mit einer Hand als Sonnenblende über den Augen starrt er auf ihr Haus, auf ihr Stockwerk, auf ihren nackten Körper am Fenster. Er ging zur Madison Light Gallery, um sich die neueste Fotoausstellung anzusehen. Maud rief ihre liebste und engste Freundin Muriel an. Sag mal, habt ihr, du und Gregory, mal gefickt? Ich tobe nicht, wenn du ja sagst. Glaubst du, ich bin so beschissen? Ich fick doch nicht mit verheirateten Männern rum, wenn ich von denen die Frauen kenne. Und was ist dann mit Bob? Das ist was anderes. Kannst Hühnchen nicht riechen. Hör mal, warum kommst du nicht zu mir und wir bereden das? Was gibt's da zu bereden? Alles, was dir durch den Kopf geht. Alles, was dich zu diesem Anruf getrieben hat. Heute geht's bei mir nicht. Vielleicht morgen. Nicht vor 11. Legst du dich hier auf eine Parkbank zum Sonnenbaden? Niemals. Kannst auch noch nicht aufstehen. Maud studierte Irmas Fotografie und fand eine gewisse Ähnlichkeit zwischen sich und Irma. Ja, da bestand eine erkennbare Ähnlichkeit. In nächster Zeit, so beschloss sie, gehe ich mal in einen Park oder auf eine dieser Piers am Westufer und trage meinen kleinsten, engsten Badeanzug. Und dann strecke ich mich auf einer Bank vor all den Freaks und Bizarros mit ihren großen Doggen aus, die Augen geschlossen, lasse mich von der Sonne durchtränken, vergesse alles und jeden um mich herum. Sie sieht, wie Gregory weggeht. Sie kann in Panik auf Gregorys Rückkehr warten. Sie kann die Zeit totschlagen, indem sie ihrem Vater einen langen Brief schreibt. Warum schreibe ich meinem Vater diesen Brief? Ich schreibe diesen Brief, um ihm weh zu tun. Nein, Ihr Brief wird ihm nicht weh tun. Als jemand sein neues Fahrrad stahl, da hat ihm das wehgetan. Und als seine selbst gepflanzten Tomaten sich mit Wasser vollsogen, da hat ihm das wehgetan. Was tut Ihr Vater im gegenwärtigen Augenblick? Gefällt es? Schaut sehr hübsch aus. Er arbeitet an seinem 18. Roman. Seine Hauptfigur, Agnes, eine geschiedene Frau, spaziert auf der Madison Avenue, träumt vor sich hin, während sie die Schaufenster betrachtet. Wie seine Tochter Maud kann auch Agnes, seine Figur, stundenlang am Telefon mit ihrer besten Freundin locker plaudern. Dies gehört zur Anlage des Romans. Das Gespräch mag banal erscheinen, es hat aber seine Bedeutung für den Fortgang des Romans. Jedoch ist Mauds Vater schrecklich wählerisch, welche Einzelheiten er herausstellen und welche er weglassen will. Steht der Türsteher vor einem Zusammenbruch und drückt Agnes, seine Figur, versehentlich den falschen Liftknopf, dann erwähnt er das nicht. Er macht sich lustig über die allgemeine, von den Menschen empfundene Angst, jemand könne während ihrer Wohnungsabwesenheit die Türschlösser auswechseln. Alle seine männlichen Figuren sind etwas schwerfällig, aber tapfer. Sie scheinen eine deutliche Vorliebe für Pelzkragen auf ihren Wintermänteln zu zeigen und starren die nackte Frau in ihrem Schlafzimmer erwartungsvoll an. In diesem Fall ist Agnes die Frau. Mauds erstes Jahr mit Gregory war das erregendste ihres Lebens. Ist dir klar, hatte Gregory Maud kurz nach der Heirat gefragt, dass alle Frauen in den Romanen deines Vaters genaue Doppelgängerinnen von dir sind? Immer handelt es sich um sexuell sehr interessierte Frauen mit prächtigen Beinen und einem Hang zur Kurzsichtigkeit. Alle scheinen sie viel Zeit mit langatmigen Bekenntnisbriefen an ihren Vater zu verbringen. Wenn es Gregory nicht gäbe, würde sie die Romane ihres Vaters noch immer ohne den Schlüssel zum wahren Wesen seiner weiblichen Hauptfiguren durchlesen. Im neuesten Roman ihres Vaters starrte Agnes, die aschblonde Geschiedene, entzückt in ein Schaufenster an der Madison Avenue, als ein athletisch ausschauender Mann mit leicht vorstehendem Grübchenkinn neben ihr anhielt, um die Gegenstände hinter den dicken Scheiben zu betrachten. Bitte sei nicht betrübt über diesen Brief, schreibt sie ihrem Vater. Ich nehme es sicher an, dass Gregory noch in dieser Stunde zurückkehrt. Er ging sich die neueste Fotoausstellung anschauen. Eine Stunde nach seinem Weggang machte ich mir ein leichtes Mittagessen, Tomatensuppe mit einem Ei und ein Thunfisch-Sandwich, Roggenbrot. Um 4 in der Früh rief ich Muriel an. Ich musste mit jemand sprechen. Ich hätte lieber mit dir gesprochen, aber ich weiß, du magst es nicht, wenn dich jemand während der Arbeit anruft. Und ich weiß nie, bist du an deinem neuen Roman oder schläfst du? Gregory verließ Maud an einem Dienstag. Er hatte seinen üblichen unbeteiligten Ausdruck aufgesetzt, als er ihre 8-Zimmer-Wohnung im 18. Stock verließ. Wenn Maud unten im Park auf eine Bekannte traf, welche sie fragte, was sie täte, antwortete Maud: Ich arbeite gerade an einem langen Brief. Schriftsteller erhalten lange Briefe mit schweren Vorhaltungen. Besonders wenn der Brief von einem Familienmitglied verfasst worden ist. Langatmige Briefe sind der Vorwand, unter dem der Autor der Briefe an der kämpferischen Welt der Literatur teilnehmen darf. Wie viele Menschen haben ihre unwillkommene Gegenwart nur damit in die Literaturgeschichte gezwängt, dass sie einen langen, verräterischen Brief an ihren Vater schrieben? Ich verstehe ganz und gar, schrieb Maud ihrem Vater, dass es Gregory, als er zur Ausstellung wegging, noch nicht aufgegangen war, er könnte nicht zurückkommen. Ich höre mich noch deutlich sagen, gib mir eine halbe Stunde und ich ziehe mich um und komme mit dir. Nein, nein, ich werfe nur rasch einen Blick auf ein paar Fotografien. Auf dem Rückweg werde er die Times holen. Ich sah die Times an jenem Tage nicht. Ich war so sicher, er werde sie sich holen. Am nächsten Tag konnte ich kein Exemplar der Dienstag-Times kriegen. Nicht für Geld, nicht für gute Worte. Als ich Muriel angerufen habe, hat sie mich gleich gefragt, ist was schiefgelaufen. Ich fragte sie, ob sie die Dienstag-Times habe. Nein, sagte sie. Ich schätze, Gregory, bist du schön los. Was du brauchst, ist ein ausgeglichener, starker, gefühlvoller Mann. Nein, was ich jetzt brauche, ist eine kleinere Wohnung. Was ich jetzt brauche, ist eine kleinere Wohnung, schreibt sie ihrem Vater. Ich brauche ebenfalls einen Ort zum Stapeln der Bücher und Platten. Könntest du vielleicht ein paar Tage frei nehmen und mit dem Campingwagen herfahren? Du wolltest immer diese Maupassant-Gesamtausgabe, erinnerst du dich? Wie eigenartig. Denkt Maud und schaut vom Brief hoch. Dass ich mit den gegebenen Umständen nicht unzufrieden bin. Wie kurios, dass ich keine Gefangene meiner Ehe mit Gregory geworden bin. Wie eigentümlich, dass er jetzt tatsächlich an einem Dienstag vor dem Frühstück aus meinem Leben verschwunden ist. Die seltsamste Einzelheit war, dass sie sich nicht mehr an sein Gesicht erinnern konnte. Das bekümmerte sie. So sehr sie sich auch bemühte, sie konnte Gregorys hübsches Gesicht im Geist nicht mehr zusammensetzen. Die Lippen und die Augenbrauen und sogar die Haare bekam sie eben noch hin. Doch nicht mehr das ganze Gesicht. Das ganze Gesicht war ihr entschwunden. All das gelang ihr aber beim ersten Versuch mit dem Gesicht des jungen Fotografen, als sie bei sich dachte, was für ein süßes Gesicht. Ich wette, der ist ein furchtbar süßer Bursche. In ihrem Brief erwähnt Maud kurz, Gregory sei vor 2 Wochen rasch weggegangen, um sich eine Ausstellung anzuschauen. Sie habe vorgehabt, ihn zu begleiten, er aber habe sie daran erinnert, dass sie ihrem Vater einen Brief schuldig sei. Wäre der Brief nicht gewesen, hätte sie Gregory zur Galerie begleiten können. Jeden Abend geht Maud nackt an ein Fenster und holt tief Atem. Sie entspannt sich. Sie fragt sich, was tue ich heute Abend? Sind Sie heute Abend frei? Fragte sie mich am Telefon. Ich dachte, Sie kämen gern zum Abendessen. Ich weiß, es kommt schrecklich unerwartet für Sie. Sie können doch Ihre Freundin mitbringen. Die Frau auf der Fotografie. Nur wir drei. Wir werden ganz unter uns sein. Um zu zeigen, wie verflucht wurscht ihr alles ist, kann Maud auch eine gigantische Einladung organisieren. Alle ihre Freunde und deren Freunde einladen, dazu noch Menschen, welche ihre Freunde kennen oder zufällig treffen. Ich habe sie gesucht. Ich hatte Angst, sie würden nicht herkommen. Ich kenne nicht mal die Hälfte der Leute hier. Haben Sie sie mitgebracht? Darf ich bekannt machen? Irma Dashgold, Maud Brin. Warum hatte ich Irma mitgebracht? Warum wollte ich ihr ihre Fotografie in Gregorys Arbeitszimmer zeigen? Maud küsste mich auf den Mund. Ich ging ohne Irma weg. Ich konnte sie im dichten Gedränge nicht mehr finden. Danke, dass Sie sie mitgebracht haben. Mir fiel auf, dass ich von Brins schon die zweite absichtlich unaufrichtige Einladung erhalten hatte. Ich mochte nicht nachfragen, ob sie Irma seit der Party gesehen habe. Kleinste Zittern betritt Maud den Raum, wo die beiden Männer mit Irma auf der Couch sitzen. Niemand hindert sie daran, ans Fenster zu treten und auf den Westside Drive zu schauen, während sie so tut, als sehe sie nicht, wie die beiden Irmas kleine weiße Brüste streicheln. Brüste, die ihren Brüsten ähnlich sehen. Irma hat einen unvorstellbaren Körper. Die meisten Männer registrieren ihren Körper. Bei ihrer ersten Begegnung hat Irma ziemlich nebenbei fallen gelassen, ihre Beine seien das Beste an ihr. Welch eine erstaunliche Aussage, hatte Maud damals gedacht. Sie sah zu, wie die beiden Männer, die ganz leicht aus einem Roman ihres Vaters herausgetreten sein mochten, Irma nackt auszogen. Es ist niederschmetternd, dachte sie, zusehen zu müssen, wie eine anziehende Frau so leicht aufgibt. In den Büchern ihres Vaters leisteten die Frauen stets einen gewissen Widerstand. Sogar bei Maupassant ging es nicht nur ruckzuck. Ich könnte es selber sein. Wie leicht könnte ich das selber sein, denkt Maud. Was hier geschehen ist, würde sie ihrem Vater in einem Brief beschreiben. Sie würde tief in die Einzelheiten gehen, um ihn beklommen zu machen. Wo zum Teufel bist du gewesen? Schrie Gregory, als sie eines Morgens in ihre Wohnung zurückkehrte. Ich bin total außer mich geraten, verdammt nochmal! Er hielt sich beim Sprechen am Tisch fest. Sie hatte ihn noch nie in so aufgelöstem Zustand gesehen. Du wagst mich zu fragen, wo ich gewesen bin? Du bist mehr als 2 Wochen weggeblieben. Aber nicht, doch nicht schon wieder. Wieder eines dieser langen, breitgewalzten Melodramen. Ich halt's nicht aus. Ich halt's einfach nicht aus. Nicht um 4 Uhr morgens. Ich weiß wirklich nicht, warum ich von dir eine Fotografie in einem schwarzen Badeanzug in einem Park machen soll. Aber wenn du drauf bestehst, dann schon. Es soll ein Abschiedsgeschenk werden. Ein Schnappschuss einer Trennung. Ich mag die Aussicht vom 18. Stück. Ich mag alles an dieser Wohnung. Von Gregorys Schreibtisch aus kann ich den Central Park sehen. Und wenn ich meinen Kopf leicht nach links drehe, steht da auf dem 2. Bücherbrett die Fotografie, die ich vor einiger Zeit gemacht habe. Mein Schwiegervater möchte sie für den Umschlag seines nächsten Buches verwenden. Aber klar, sage ich, wenn Maud nichts dagegen hat. Maud betritt, nackt wie üblich, mein Zimmer. Schnappschuss einer Trennung von Walter Abisch. Hörspielbearbeitung Bodo Morshäuser. Erzähler Christian Brückner. Maud Hille Darius. Muriel Corinna Kirchhoff. Gregory Hans Zischler. Ton Dagmar Kellenbenz und Alfons Steffens. Regieassistenz Angelika Maiwurm, Regie Annette Jainski. Morgen um die gleiche Zeit, Lucy in the Sky with Diamonds, Hörspiel von Alfred Behrens.